Bimbelcast. Vorsitzende von Verdi aus Baden-Württemberg. Wenn in Deutschland schon nach einer Hauptaber-Fair-Diskussion die Mehrheit der Abstimmenden gefragt, welches Wirtschaftssystem sie sich für die Zukunft wünschen, wenn die Mehrheit der Deutschen sagt, sie wünschen sich den Sozialismus, dann war es bei der Kostüler doch eine ganze Ecke zu spät dran war. Zeigt aber auch, wie groß der Wunsch der Menschen nach echten Veränderungen ist und nicht nur nach Peanuts, wenn das nicht nur ein paar Stellschrauben hier und da gedreht werden. Was die Menschen sich wünschen, ist einen echten Politikwechsel. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten sich nächste Woche in London nach ihrem Gipfel zum Gruppenfoto auf der Außentreppe aufstellen, dann werden sie unser Bild heute aus Frankfurt, aus Berlin, aus Rom und aus London hoffentlich im Kopf haben. Sie sollen im Kopf haben, dass die Menschen jetzt echte Änderungen wollen und einen Neuanfang und echte Konsequenzen. Wir Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind misstrauisch. Sie haben uns jahrelang, sie haben uns jahrzehntelang Hand in Hand mit Wissenschaftlern, mit vermeintlichen Experten, mit den Wirtschaftsredakteuren der Zeitungen, der arbeitgeberfinanzierten neuen sozialen Marktwirtschaft, die neoliberale Heilslehre eingebläut. Sie haben Lohnverzicht, Niedriglohn, Privatisierungen, windige Leasinggeschäfte, Steuergeschenke für Reiche und die Rente mit 67 durchgedrückt und uns immer erklärt, das sei nötig für sichere Arbeitsplätze und die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Wir, Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, der General Motors Arbeiter in Detroit, der kann genauso wenig für die Krise und bangt genauso um seinen Arbeitsplatz wie der Kollege bei Opel in Rüsselsheim. Wir haben hier eine globale Krise und deshalb brauchen wir auch die globale Solidarität und deshalb stehen wir hier. Und Kolleginnen und Kollegen, wir trauen Ihnen nicht. Wir trauen Ihnen nicht, weil Sie zwar jetzt ein halbes Tag vor der Bundestagswahl eine ganze Menge Kreide fressen, aber im Kern werden und wollen Sie die alte Politik fortführen und deshalb stehen wir hier jetzt und vor der Bundestagswahl und nach der Bundestagswahl auch müssen wir Druck machen. Wer sich von der alten Politik verabschieden will, der darf und der kann keine Schuldenbremse ins Grundgesetz reinschreiben. Man kann doch nicht auf der einen Seite hergehen, Hunderte von Milliarden Euro in die Hand nehmen, um die Banken zu stützen und auf der anderen Seite sagen, wir schreiben eine Schuldenbremse ins Grundgesetz und das Dreieck wird dann noch voll geschlossen, indem wir noch gleichzeitig Steuersenkungen fordern. Das ist dann Absurdität nicht mehr zu überbieten. Ich befürchte, dass dieses halbe Jahr, das wir noch bis zur Bundestagswahl haben, versuchen, den Deckel auf den Topf zu halten, um nach der Bundestagswahl, da wird uns der Laden um die Ohren fliegen. Und deshalb müssen wir heute laut und deutlich sagen, wir haben diese Krise nicht verursacht. Wir haben uns in 25 Jahren neoliberaler Politik nicht persönlich bereichert. Jetzt sind die dran, die den Schaden verursacht haben, die den Karren in den Dreck gefahren haben. Jetzt sind die dran zu zahlen, die sich persönlich maß- und schamlos bereichert haben und sich weiter bereichern. Ja, Freiheit zum Winkel. Ist das Synonym für Privatisieren, Personal abbauen, Arbeitsbedingungen verschlechtern, Service abbauen, persönlich fett verdienen, Steuern hinterziehen und am Ende noch zig Millionen mitnehmen in die private Burg am Gardasee? Und er ist eben keine Ausnahme. Schaut euch die Siemens-Manager an. Dann sage ich nicht, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, die haben über unsere Verhältnisse gelebt. Wir zahlen nicht für eure Krise, wir stehen hier für die Menschen, die nichts anderes zu verkaufen haben als ihre zwei Hände und ihren Kopf, die sich nicht ausruhen können auf ihren Vermögenserträgen, die teilhaben wollen an dem, was in diesem Land erarbeitet wird, und deshalb stehen wir hier. Erpressen Billionen Euro oder Dollar vom Steuerzahler mit dem Argument, weil die Banken und Versicherungen seien systemrelevant. Kolleginnen und Kollegen, wir, die Menschen in diesem Land, wir sind systemrelevant. Löhne, Arbeitslosengelder, Renten, von denen man leben kann, das ist systemrelevant. Ein ordentlicher, gesetzlicher Mindestlohn, das ist systemrelevant. Ein sicheres Einkommen auf einem sicheren Arbeitsplatz, das ist systemrelevant. Eine verlässliche Gesundheitsversorgung, Bildungschancen, das ist systemrelevant. Eine Wirtschaftsordnung, die all das auf dem Altar von Konkurrenz und Profit zu opfern bereit ist, ist das falsche System. Der Mensch ist Mittelpunkt und nicht der Mensch ist Mittelpunkt. Und wer es wirklich ernst meint mit einem Politikwechsel in Deutschland, der soll als erstes die Rente mit 67 zurücknehmen. Wir haben in Deutschland keinen Konflikt jung gegen alt. Der eigentliche Konflikt in diesem Land ist ein Konflikt reich gegen arm. Und diesen Konflikt müssen wir klären. Und deshalb stehen wir heute hier. Und deshalb sind wir auch bei den 1. Mai-Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Und deshalb sehen wir uns alle wieder am 16. Mai in Berlin. Wir dürfen uns den Regierenden nicht ersparen. Wir müssen den Menschen sagen und den Regierenden, wir brauchen eine andere Politik, und eine andere Politik ist möglich. Es wird Zeit, sich zu wehren. Die Krise darf nicht auf unserem Rücken ausgetragen werden. Wir zahlen nicht für eure Krise. Schönen Dank. Alle, alle. Unsere Chance. Resistance. In jedem Land. Widerstand. Bimblecast.